Yeah. Was los, Mutter? Hey, 76. Blues aus dem Block, Mixtape. Hier ist Ibo fetter Pate. Karlsruhe for life. Sonst nix. Karlsruhe City. Hey, gebt euch Bös. Hey, es kommt und regelt es. Es hat schon fast was Weltbewegendes. Weil die Kanaks hören, sind sie verstehen es. Sehen es, wir übertreiben nicht, aber wir leben es. Gegen jede Regel leben's auf, wenn's oft daneben ist. Und es ist oft daneben, lass mal ne Wodka heben. Rocks erleben, saufe, rauche, rot zum Kotz daneben. Nix locker, brat, der Peter, dies die Malena. Schonta brennst, dann nenn das Dino, wie sie Cadena. Chill mit Habeschas, ruck mit Ex-Jugoslawen, brate. Keine Panik, weil ich nicht bis dato keine Ahnung hatte. Aber ich mach mein Ding, weil mir diese Sache stinkt. Ich bin mehr als nur ein Rap-Kanake und du weißt, es stimmt. Hier sind die meisten Link, benehmen sich wie ein kleines Kind und können dir nichts gönnen, nur aus dem Grund, dass sie peinlich sind. Und weil von diesen Deppen einfach keiner rappen kann. Hey, ist gute Preis-Leistung, kannst du wetten, Mann. BMW-Runden drehen durch die Fächerstadt. Schon unser ganzes Leben in der Fächerstadt. Verbrennen Hasch, während der Regen auf die Dächer prasst. Es erhebt sich der Nebel aus der Fächerstadt. BMW-Runden drehen durch die Fächerstadt. Schon unser ganzes Leben in der Fächerstadt. Verbrennen Hasch, während der Regen auf die Dächer prasst. Hey, 7-6, Nebel aus der Fächerstadt. Ich nehm keine Rücksicht auf nix, wenn's um Rap geht. Ich schmück nix mit Fake. Mein Rücken ist dick, ich bin Fame. Blues aus dem Block, du bist glücklich mit dem Chain. Track für Track, J für J, wirst du süchtig nach Hates. Die Möglichkeit steht und Homie, ich ergreif sie. Volle Kanne Hype, Digga, Donnies rauchen Lines ziehen. 1-3-7, mein Team, mein Stil, bleib real. Dicker wie, Digga, du bist kein G. Dicker Fuffi, paar Beats, paar Bio, nicht zerreiß. Freestyle Battle und ein lila Schein. Ich bin dabei, doch weiterhin machst du krass auf Roll. Machst auf Glas und auf Beton. Du Rap Scheiße, Mann, was hast du dann davon? Ich halt dich für nen Vollidiot. Du kriegst weder Kombi-Dope noch Feature. Skischein, Gott, du war ein Preacher. Denn deine Lines, kein Baba-Shit, leider nicht. Kauf von meinen Jungs dein 1-2er Bricks, kleiner Fisch. BMW-Runden drehen durch die Fächerstadt. Schon unser ganzes Leben in der Fächerstadt. Verbrennen Hasch, während der Regen auf die Dächer prasst. Es erhebt sich der Nebel aus der Fächerstadt. BMW-Runden drehen durch die Fächerstadt. Schon unser ganzes Leben in der Fächerstadt. Verbrennen Hasch, während der Regen auf die Dächer prasst. Hey, 7-6, Nebel aus der Fächerstadt. BMW-Runden drehen durch die Fächerstadt. Schon unser ganzes Leben in der Fächerstadt. Verbrennen Hasch, während der Regen auf die Dächer prasst. Es erhebt sich der Nebel aus der Fächerstadt. BMW-Runden drehen durch die Fächerstadt. Schon unser ganzes Leben in der Fächerstadt. Verbrennen Hasch, während der Regen auf die Dächer prasst. Hey, 7-6, Nebel aus der Fächerstadt.